Erster wir, die stark sind, sollen den Schwachen helfen. Wir sollen nicht nur an uns selbst denken. Zweiter jeder soll seinem Nächsten gefallen. Das ist gut für den Nächsten und baut ihn auf. Dritter Christus lebte auch nicht nur für sich selbst. Es steht geschrieben, die Beleidigungen gegen dich trafen mich. Vierter alles, was früher geschrieben wurde, ist für uns. Es lehrt uns. So bekommen wir durch die Bibel Trost und Hoffnung. Fünfter Gott gibt uns Geduld und Trost. Er soll euch helfen, einig zu sein. Seid wie Jesus Christus. Sechster dann könnt ihr alle zusammen Gott loben. Er ist der Vater von unserem Herrn Jesus Christus. Siebter nehmt einander an. Christus hat euch auch angenommen. So ehrt ihr Gott. Achter ich sage euch, Christus kam, um den Juden zu dienen. Er zeigte, dass Gott treu ist. Er erfüllte die Versprechen an unsere Vorfahren. Neunter die anderen Völker loben Gott für seine Güte. Es steht geschrieben, ich lobe dich unter den Völkern. Ich singe Lieder für deinen Namen. Zehnter es steht auch geschrieben, freut euch, ihr Völker, zusammen mit Gottes Volk. Elfter und wieder steht, lobet den Herrn, alle Völker. Alle Menschen sollen ihn loben. Zwölfter Jesaja sagt auch, ein Nachkomme von Ise wird kommen. Er wird über die Völker herrschen. Die Völker werden auf ihn hoffen. Dreizehnter Gott gibt uns Hoffnung. Er soll euch mit Freude und Frieden erfüllen. Glaubt an ihn. Dann habt ihr viel Hoffnung durch den Heiligen Geist. 14. Liebe Brüder, ich bin sicher, dass ihr gut seid. Ihr habt viel Wissen. Ihr könnt einander gut beraten. 15. Ich habe euch in diesem Brief einiges geschrieben. Ich wollte euch daran erinnern. Gott hat mir diese Aufgabe gegeben. 16. Ich bin ein Diener von Christus Jesus für die Völker. Ich diene Gott mit seiner guten Botschaft. So werden die Völker ein Opfer für Gott. Das gefällt Gott durch den Heiligen Geist. 17. Darum kann ich stolz sein in Christus Jesus. Ich tue Gottes Werk. 18. Ich spreche nur über das, was Christus durch mich getan hat. Er hat die Völker dazu gebracht, ihm zu gehorchen. Das geschah durch meine Worte und Taten. 19. Das geschah durch Wunder und Zeichen. Es geschah durch die Kraft des Geistes. Ich habe die Botschaft von Christus überall verkündet. Von Jerusalem bis nach Illyricum. 20. Ich möchte die Botschaft dort verkünden, wo Christus noch nicht bekannt ist. Ich will nicht auf der Arbeit anderer aufbauen. 21. Es steht geschrieben, die Menschen, die noch nichts von ihm gehört haben, sollen es sehen. Sie sollen es verstehen. 22. Darum konnte ich oft nicht zu euch kommen. 23. Jetzt habe ich in diesen Gebieten keine Arbeit mehr. Ich möchte schon seit vielen Jahren zu euch kommen. 24. Ich will nach Spanien reisen. Ich hoffe, euch auf dem Weg zu sehen. Ich will eine Weile bei euch bleiben. Dann könnt ihr mich auf meiner Reise begleiten. 25. Aber jetzt muss ich zuerst nach Jerusalem reisen. Ich diene dort den Gläubigen. 26. Die Gemeinden in Makedonien und Achaia haben entschieden. Sie wollen den armen Gläubigen in Jerusalem helfen. 27. Sie haben das gerne getan. Die Völker haben von den Gläubigen in Jerusalem geistliche Gaben bekommen. Darum sollen sie ihnen nun mit Geld und Gütern helfen. 28. Wenn ich diese Hilfe übergeben habe, will ich zu euch nach Spanien gehen. 29. Ich weiß, wenn ich zu euch komme, bringe ich viel Segen von Christus mit. 30. Liebe Brüder, ich bitte euch durch Jesus Christus. Ich bitte euch durch die Liebe des Geistes. Helft mir in meinem Kampf. Betet für mich zu Gott. 31. Betet, dass ich den Ungläubigen in Judäa entkomme. Betet, dass die Gläubigen in Jerusalem meine Hilfe annehmen. 32. Dann kann ich mit Gottes Hilfe fröhlich zu euch kommen. Ich kann mich bei euch erholen. 33. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen.